Ein Theaterbesuch. Hans und Ruth interessieren sich für Literatur und Kunst. Sie besuchen oft Theater, Museen und Ausstellungen. Gestern am Sonnabend waren sie im Museum für bildende Kunst. Sie besichtigten dort die Ausstellung junger Maler. Heute gehen sie in das Berliner Ensemble. Hier wollen sie die Aufführung »Leben des Galilei« von Bertolt Brecht sehen. Ein Theaterbesuch ist für sie immer ein Feiertag. Hans holt Ruth zu Hause ab. Zum Zentrum der Stadt fahren sie mit der S-Bahn. Die Fahrt dauert nicht lange. Bald sind sie schon im Theater. Sie kaufen ein Programm und sehen es schnell durch. Viele Schauspieler sind ihnen gut bekannt. Vor dem Beginn der Vorstellung unterhalten sich die Freunde über den Autor des Theaterstücks. Weißt du, Ruth, dass Brecht in seinen Jugendjahren Medizin und Naturwissenschaften studiert hat? Ja, aber zu jener Zeit interessierte er sich auch für Theater. Seine ersten Theaterstücke schrieb er, soviel ich weiß, nach dem Ersten Weltkrieg noch in München, wo er studierte. Das stimmt. 1924 verließ er München und kam nach Berlin. Hier arbeitete er am Deutschen Theater zusammen mit bekannten Regisseuren. Ich habe voriges Jahr sein Theaterstück »Mutter Courage und ihre Kinder« gesehen. Das Stück hat mir sehr gut gefallen. Brecht hat es in der Emigration geschrieben. Du hast recht, Ruth. 1933 musste Brecht Deutschland verlassen, weil die Faschisten ihn verfolgten. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte er nach Berlin zurückkehren und seine Pläne für ein neues Theater realisieren. Das Berliner Ensemble ist oft auf Gastspielen. Es spielte mit Erfolg in Paris und Moskau, in Prag und Stockholm, in Budapest und London und in vielen anderen Städten der Welt. Bis zu seinem Tod im Jahre 1956 war Brecht Regisseur im Berliner Ensemble. Hans, es ist schon 7:45. Gehen wir in den Zuschauerraum. Wo hast du die Theaterkarten? Welche Plätze haben wir? Im Parkett, 3. Reihe.